Koromania. Anarchistische Blickwinkel zur Koromania. Eine Serie des Anarchistischen Hörfunk Dresden. Interviews mit verschiedenen Akteuren. Corona beschäftigt zurzeit weltweit. Auch in Europa und Deutschland wurden Maßnahmen bestimmt und durchgesetzt, um offiziell die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen und Menschenleben zu schützen. Ausgangsbeschränkungen, Social Distancing, Hygienemaßnahmen werden nahezu täglich diskutiert und der Begriff Solidarität sehr oft benutzt. In diesem Zusammenhang beschäftigen sich viele Menschen derzeit mit der Sorge, verschiedene Grundrechte aufzugeben. Oft bleiben in dieser Diskussion Menschen, die bereits vor Corona um ihre Rechte kämpfen mussten oder unter katastrophalen Bedingungen lebten, außen vor. Während ein großer Teil der Bevölkerung hierzulande sich Gedanken um ihre Arbeitsplätze, Kinderbetreuung und fehlende Konsumgüter macht, gibt es weiterhin Menschengruppen, denen selbst die grundlegenden Schutzmaßnahmen verwehrt bleiben und deren Leben somit dauerhaft gefährdet ist. Wir möchten in unserer Interviewreihe auch auf die Situation dieser Personen hinweisen und uns mit ihren Problemen auseinandersetzen. Heute haben wir Marc vom Sächsischen Flüchtlingsrat eingeladen, um einen Einblick in die Lage von Geflüchteten in den Unterkünften zu bekommen. Vor allem auch bezüglich der aktuellen Pandemiesituation. Magst du dich und den Verein ganz kurz mal vorstellen? Ja, hallo und auch danke für die Einladung. Ich bin Marc, arbeite beim Sächsischen Flüchtlingsrat und wir haben 3 Standorte in Dresden, Chemnitz und Leipzig und sind eigentlich auch mobil in ganz Sachsen unterwegs mit Beratungsteams, um Menschen auch in den Landkreisen zu beraten. Wir beraten zu den Fragen von Asyl, zu Arbeit und Bildungszugang, machen die Geflüchteten Sozialarbeit auch in der Stadt Chemnitz. Und haben derzeit unser Beratungsangebot umstellen müssen, machen also keine physische Beratung mehr, auch keine mobile Beratung und sind derzeit mobil erreichbar über Telefon, Messenger-Dienste und E-Mail. Genau, und können so jetzt doch eine rudimentäre Beratung gewährleisten. Okay, wie gestaltet sich denn die Unterbringung der geflüchteten Menschen gerade? Kannst du beschreiben, wie sie in den Unterkünften leben? Ja, also es gibt die Aufnahmeeinrichtungen des Landes, wo die Menschen während ihres Asylverfahrens zumeist leben müssen. Und die fallen sehr unterschiedlich aus. Also in Dresden haben wir 2 Unterkünfte auf der Hamburger und Bremer Straße, wo die Bedingungen schon immer ausgesprochen schlecht waren. Die Hamburger Straße ist ein großer Bau, das ehemalige Technische Rathaus, was recht baufällig ist und wo um die 500 Menschen leben, wo es laut ist, wo es auch immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt. Also wirklich menschenunwürdige Zustände. Und in der Bremer Straße wiederum, da stehen so Leichtbauhallen. Im Prinzip sind das bessere Zelte mit so verstärkten Wänden. Und das sind so einzelne Zelthallen. Und drinnen wiederum befinden sich Parzellen, so abgetrennte Bereiche für die einzelnen Familien bzw. alleinstehenden Leute. Und die sind aber nach oben hin offen, diese Parzellen. Das heißt, wenn da eine Person laut ist, mal nachts oder ein Baby schreit, dann sind alle in dieser Zelthalle dann wach. Es gibt in Leipzig auf der Max-Siebermann-Straße eine weitere Unterkunft, wo es separate Baublöcke gibt. Da ist zum Beispiel schon mal gewährleistet zumindest, dass zum Beispiel Frauen separat untergebracht werden können. Man muss dazu sagen, ne, also die Bedingungen sind schon immer schlecht, das verschärft sich jetzt durch Corona. Und das zeigt sich ganz besonders in der derzeitigen Lage im Lager in Dölzig bei Leipzig, wo die Menschen sich organisiert haben, in einem Brief auch an die Heimleitung rangetreten sind und gefordert haben, dass sie eben so schnell wie möglich da raus können. Mit der naheliegenden Argumentation, hier ist es beengt, wir nutzen dieselben Sanitärräume und so weiter, das Virus kann sich hier ungehemmt ausbreiten. Daraufhin gab es dann auch einen Interview mit dem MDR und der Mensch, der da sozusagen zum Sprecher auserkoren wurde, der Bewohnerin, der wurde dann daraufhin verlegt nach Chemnitz, fühlte sich bestraft, es gab dann öffentlichen Druck und wurde gestern wieder zurück nach Dölzig verlegt. Also, wenn man so sagen will, die Lage ist angespannt in einigen Unterkünften. Also in Dölzig ist viel Druck da. Was mindestens immer da ist, ist eine ganz große Unsicherheit bei den Leuten. Also so ein ständiges, unerschwelliges Gefühl, hier könnte so eine Komplettquarantäne geschehen, wie sie eben zum Beispiel in Suhl in Thüringen geschehen ist oder in Halberstadt in Sachsen-Anhalt, wo ganze Lager unter Komplettquarantäne genommen wurden und dann die Logik war, dass alle Menschen sich dadurch infizieren. Okay. Damit hast du schon meine zweite Frage fast ein Stück geantwortet. Also ich habe jetzt gehört, dass es sehr beengt ist, dass es schwierig ist, dass die Leute sich vor Infektionen nicht schützen können und auch viel, also auch eine große psychische Belastung da ist. Welche Probleme ergeben sich noch aus der Lage gerade und aus der Gestaltung der Unterkünfte? Genau, also einmal eben die sowieso schon immer vorherrschende psychische Belastung, ne? Bei Geflüchteten ist davon auszugehen, dass 60% der Menschen, die hier ankommen, traumatische Erfahrungen gehabt haben. 35-40% ist davon auszugehen, dass sie posttraumatische Belastungsstörungen mitbringen. Und dann kommen sie eben hier in Deutschland noch in diese Lager, die an sich schon gefährlich sind, wo Krankheiten chronifizieren können, gerade eben psychische Krankheiten und auch neue Krankheitsbilder entstehen können, einfach weil das gewaltvolle Orte sind. Und jetzt mit dem weiteren Stress, mit dieser ständigen latenten Unsicherheit mit Blick auf Corona, steigt diese psychische Belastung. So. Und was das jetzt für Folgen haben wird, das werden wir danach dann beurteilen können. Es ist auf jeden Fall so, dass wir von den psychosozialen Zentren hören, dass die jetzt auch wieder gut Zulauf haben und ihre Beratung da auch jetzt mit Corona da im Zusammenhang steht. Genau. Also das vielleicht. Und jetzt eben neben der psychischen Belastung kommt es eben einfach noch hinzu, dass sich gefragt werden muss, inwieweit das Recht auf körperliche Unversehrtheit bei den Menschen überhaupt dann noch gewährleistet werden kann in solchen Großunterkünften. Ja. Okay. Die Beratung in den psychosozialen Stellen findet also noch statt. Und wie beurteilst du das? Wie kann da die Arbeit durchgeführt werden? Zumindest beim Psychosozialen Zentrum Dresden ist es so, dass sie jetzt Telefonkonferenzen eingerichtet haben, also zwischen der beratenden Person, der Patientin, sage ich jetzt mal, und der Sprachmittlerin. Also dass es dann so ein Dreiergespräch wird. Das ist sicherlich nicht optimal, allerdings wahrscheinlich gerade eben besser als nichts. Ne? Okay, jetzt hattest du ja vorher schon gesagt, dass es eigentlich dass das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, auf Gesundheit stark eingeschränkt wird. In Bremen und Bayern wurden ja die Landesregierungen verklagt von den Flüchtlingsräten. Wie sieht das hier aus? Kannst du dazu was sagen? Ja, also ich sag mal, jede demokratisch gewählte Regierung wird ein Interesse daran haben, dass im Zweifel auch mal ein Gericht überprüft, ob ihr Handeln auf einer rechtlichen Grundlage steht. Und da gehe ich davon aus, dass das bei der sächsischen Regierung dann auch nicht anders ist. Okay. Wie sieht es denn aus im Bereich gesundheitliche Prävention und Versorgung und Aufklärung? Was wird da gemacht konkret in den Unterbringungen? Inzwischen ist es so, dass mehrsprachige Informationen auch von staatlichen Stellen zur Verfügung gestellt werden. Also Corona vor 3 Wochen oder was, dann ja auch wirklich in Deutschland sich ausbreitete, sah das noch ganz anders aus. Da gab es ein krasses Informationsdefizit und in einigen Unterkünften brachen wirklich panikhafte Zustände aus, weil die Menschen teils noch nicht wussten, wie das Virus überhaupt wirkt, welche Folgen es hat, wer Risikogruppen sind und so weiter. Und hier waren glücklicherweise dann schnell mehrsprachige Hinweise von der Johanniter Unfallhilfe da, die dann gezielt auch an Leute gestreut werden konnten über Messenger-Dienste. Und da konnte ganz schnell gegengesteuert werden. Das war für uns und auch für andere Beratungsstellen allerdings erstmal ganz schönes, Also da wusste man in dem Moment nicht, wie das jetzt gerade eben ausgeht. Inzwischen ist es so, dass die Menschen informiert werden, über, also auch mehrsprachig. Genau. Gesundheitsprävention, ich sag mal, auch wieder kommt drauf, auf die Unterkunft drauf an. Also in einigen läuft das offenbar. Die Menschen haben da dann eben Seife zur Verfügung und so weiter. Klar, es bleibt nach wie vor das Problem, dass es Sammelunterkünfte sind. Aber dann wieder der große Problemfall derzeit Dölzig, da ist bis heute noch nicht genug Seife da. Also so das Mindestmaß an Prävention, nämlich das Händewaschen, kann dort nicht umgesetzt werden. Also von niemand gerade eben. Und da vielleicht auch nochmal die Reaktion auf den offenen Brief der Bewohnerin war dann ja erstmal, dass gesagt wurde, die Leute sollen sich doch die Seife erstmal selber holen. Das würde ihnen ja nach Asylbewerberleistungsgesetz, können sie sich das ja kaufen, das wird ja dann auch mit eingerechnet. Eine alleinstehende Person bekommt ein bisschen mehr als 130 € im Monat zur Verfügung nach Asylbewerberleistungsgesetz. Genau, und also da in so einer, in der Pandemie zu argumentieren, dass die Leute jetzt nochmal selber sich Seife holen sollen, Leute, die mit 130 € irgendwie klarkommen sollen im Monat, das ist irgendwie ja, regelrecht frech eigentlich, und dass da dann auch die, ja, ich sag mal, Fronten jetzt verhärtet sind, das ist dann nicht überraschend, weil das war definitiv die falsche Kommunikation gegenüber den Bewohnerinnen, sie dann noch zu erinnern, sie sollen jetzt ja selber einfach mal mit den notwendigen Mitteln eindecken. Die werden viel auch alleine gelassen mit bestimmten Bedürfnissen und genau. Ich habe gelesen oder mitbekommen, dass es zum Beispiel in Thüringen auch Konflikte mit der Polizei gab und Proteste. Was denkst du, was da passiert ist, dass das so ausgeufert ist? Na, in Thüringen, das war ja schon Mitte März, also als der Corona so in Deutschland ankam, dass das komplette Lager in Suhl unter Quarantäne gestellt wurde und dann die Menschen einfach Angst hatten, zu Recht, weil ja die Logik hinter so einer Komplettquarantäne eines Lagers ist, dass alle Menschen dieses Virus bekommen sollen. Also der einmal da durchgeht. Und das wollten Menschen nicht akzeptieren und dann die Zäune dieses Lagers da überwinden. Und dann kam die Polizei, um die Quarantäne dann effektiv umzusetzen aus Behördenlogik. Und haben das dann unterbunden und diejenigen, die sich sozusagen den Quarantänemaßnahmen nicht fügen wollten, dann rausgeholt und in so eine Jugendstrafvollzugsanstalt gesteckt. Also es wurde mit absoluter Repression reagiert und nicht, was eigentlich ja das, ich denke mal, das Naheliegende ist, und das ist ja auch unsere Forderung, die Sammelunterkünfte jetzt auflösen und die Menschen in die freistehenden Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen und so weiter verlegen. Die stehen sowieso leer und das wäre jetzt die beste Maßnahme so. In Thüringen wird das jetzt gemacht, jetzt kommen die ersten Menschen dann raus, die Quarantäne ist aufgehoben worden und die Jugendherbergen in Thüringen, der Verband hat es angeboten, ja, die Leute können auch bei uns unterkommen. Das wird jetzt so schrittweise gemacht, aber erst nachdem diese ja, dystopischen Bilder aus Suhl dann bundesweit bekannt wurden. Also durch Druck sozusagen. Genau. Entstanden ist. Ja. Ja. Jetzt hast du schon genannt, dass ihr die zentrale Forderung habt, dass die Lager und die Unterkünfte aufgelöst werden und die Leute in andere leerstehende Wohnungen zum Beispiel oder Hotels umgesiedelt werden sozusagen. Was kannst du nochmal zusammenfassen? Was habt ihr noch so für Forderungen? Ja, also ne, das Asylbewerberleistungsgesetz ist eine rassistische Sondergesetzgebung und zeigt sich unter anderem darin, dass Menschen nicht krankenversichert sind. Das heißt, sie müssen sich Behandlungsscheine vom Sozialamt immer ausstellen lassen, um eine ärztliche Versorgung zu bekommen. Das ist jetzt total krass, weil ja schon das Abholen des Behandlungsscheins wieder dann irgendwie ein physisches Auftreten ist. Ich muss ja dann auch irgendwie da hinkommen, im Zweifel einen Bus nehmen, holen und so weiter. Da werden jetzt so, also jeder Landkreis findet da jetzt irgendwie andere Lösungen, die auch wieder kommuniziert werden müssen. Und unsere Forderung ist, es muss jetzt, also jetzt wird klar, es braucht die Gesundheitskarte für alle, damit ein einfacher Zugang ins deutsche Gesundheitssystem möglich ist. Und doch darüber hinaus nicht nur diejenigen, die sozusagen jetzt momentan in irgendeiner Art und Weise mit einem Aufenthaltstitel hier sind, brauchen diesen Zugang abseits vom Asylbewerberleistungsgesetz, sondern auch Menschen, die illegalisiert sind, also untergetaucht, ne? Also die momentan abseits jeglicher behördlichen Registrierung unterwegs sind. Genau. Das ist somit eine unserer wichtigsten Forderungen. Im Stadtbild und auch im letzten Wochenende war ja vermehrt die Forderung zu sehen, zu hören, Save Them, die derzeitig auf den griechischen Inseln festgehaltenen Menschen nach also in europäische Länder zu bringen. In dieser ganzen Debatte wird ja eigentlich gerade so ein bisschen ausgeblendet, was ist mit diesen Menschen dann gerade hier passiert. Was ist deine Meinung dazu? Also wird das mitgedacht? Kann das gerade auch in so einen gemeinsamen Kampfbegriff vielleicht eingebettet werden? Eben nicht nur dieses Save Them, sondern gebt diesen Menschen dann auch hier menschenwürdige Bedingungen und eine Gleichstellung? Also passiert da gerade was in die Richtung? Also ob es jetzt Pläne gibt, die Menschen zu evakuieren in Griechenland? Ob es sozusagen eine Verknüpfung dieser Forderungen von euch und von Menschen gibt, die quasi in den Unterkünften und Lagern aktiv sind und den Menschen, die gerade dazu arbeiten, die Leute hierher zu holen. Ja. Ja, genau, also das ist ja, also die Lage in Griechenland ist ja so, dass da gibt es die überfüllten Lager, wobei überfüllt ja noch eine Untertreibung ist, also gerade auf den griechischen Inseln. Befinden sich Zehntausende in einer Situation, wo also eine solche Prävention 0,0 möglich ist und eigentlich eine humanitäre Katastrophe droht, wenn da Corona dann ausbricht. Auf Lesbos war es ja schon bei einer griechischen Bürgerin positiv getestet worden, also es ist auch auf der Insel schon mal gewesen. Und klar, die Leute werden jetzt auf Lesbos, also in Moria, in dem Lager, nicht großartig getestet und auf den anderen Inseln. Es kann also durchaus sein, dass das schon längst in dem Lager ist. Und insofern, auch hier verschärft Corona die Lage. Und da ist ja so diese Botschaft hinter auch der Kampagne Leave No One Behind genau das Richtige. Also jetzt ist es nicht mehr, also es war noch nie genügend, einfach nur ein paar 400 Menschen in die Bundesrepublik zu holen. Es müssen jetzt alle dort raus, weil ansonsten die Menschen dann einfach dem Virus sich selbst überlassen werden. Und ich denke, da verknüpft sich was, weil so dieser Anspruch, dieses Leave No One Behind, das ist sowieso für die griechischen Zustände gilt das. Das gilt aber auch jetzt in Deutschland, weil durch die ganze Situation mit das ganze Asylsystem ist so ein bisschen am Zerbröseln. Die Sammelunterkünfte funktionieren nicht mehr, Abschiebungen funktionieren nicht mehr, die Abschiebeknäste werden geschlossen. Kann es halt immer sein, dass auch Menschen einfach sozusagen durchs Raster fallen und verloren gehen. Also als Beispiel war noch am 18. März, glaube ich, eine Sammelabschiebung nach Tunesien geplant. Die wurde dann am Flughafen Leipzig-Halle abgebrochen. Die Menschen kamen nach Chemnitz und der eine wurde einfach in der Wohnungslosigkeit überlassen und war dann in Chemnitz auf der Straße. So, wir haben dann gewusst, der muss jetzt irgendwo in Chemnitz rumlaufen. Und den dann erstmal wieder ausfindig zu machen, den Kontakt zu ihm herzustellen, war dann schon mal eine Herausforderung, weil wir selber konnten jetzt auch nicht halt großartig rumrennen. Ne? Und das ist dann vielleicht auch so der Anspruch. So, jeder Mensch, der gerade irgendwo ist und durch staatliche Maßnahmen dann zurückgelassen wird, der muss wieder, wieder herkommen. Und da muss es eine öffentliche Aufmerksamkeit dafür geben, dass diese Gefahren gerade drohen, dass irgendwo, auch in Deutschland, Menschen im Zweifel komplett ohne Rechtsschutz irgendwo sein könnten. Okay. Hört sich auf jeden Fall so an, als ob viele Menschen sich selbst überlassen werden und echt am Kämpfen sind, ne? Also in einigen Unterkünften ist dem so. Also Dölzig, ja. Wir hören es auch aus anderen Gemeinschaftsunterkünften der Landkreise und kreisfreien Städte, dass dort auch jetzt kein großes Interesse daran ist, die Menschen in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, zu informieren, geschweige denn zu verlegen. Du sagst jetzt, hast das Stichwort Unterstützung gerade genannt. Wie kann ein Mensch denn euch unterstützen, beziehungsweise vielleicht auch persönlich direkt aktiv werden? um Unterstützung zu leisten? Ich denke, einmal ist es eben nicht die Aufmerksamkeit abebben zu lassen für was jetzt gerade in Deutschland passiert, aber eben auch was in Griechenland passiert, auch dass diese ganze Aufmerksamkeit, die die Corona-Pandemie jetzt erfährt, nicht dazu führt, dass die Menschen in Griechenland vergessen werden, dass ja auch der öffentliche Druck da nicht nachlässt. Und ich denke, da kann jede Person was zu beitragen. Also die Seebrücke hat ja jetzt ganz viele Aktionsformen gefunden. Zuletzt ist das mit den Wir hinterlassen Spuren und da einfach mitzumachen. Was immer möglich ist und wo es die, also wo immer viel Arbeit ist, ist in den Beratungsstellen tatsächlich sich im Zweifel jetzt da anschließen und mitmachen in der Beratung zu den Rechten von Geflüchteten, wie sie ihre Menschenrechte wahrnehmen können. Das ist natürlich ein bisschen hochschwelliger, aber die Skills lassen sich erlernen und da sind ja die Beratungsstellen dann auch dann Punkte, um das lernen zu können. Genau, und ansonsten, ja, also Sachspenden sind dann im Zweifel möglich. Also in Dölzig gab es wohl Bürgerinnen, die dann jetzt auch Seife dann gespendet haben, ne? Bis hin dazu, dass wenn jetzt zum Beispiel so eine Mundschutzpflicht kommt, davon auszugehen ist, dass dann wieder Staat dann erst ganz zum Schluss die Geflüchteten mitdenkt, dass es dann solche Nähaktionen vielleicht gibt und die Leute dann so einen Mundschutz dann erhalten können, weil Stoff und Nähmaschinen irgendwas haben die Menschen dann eben gerade nur nicht. Das heißt, wir können eigentlich alle und jeder Einzelne auch was tun. Das ist ja schon mal eine wichtige Botschaft, oder? Ja, ich denke. Ja. Okay. Gibt es noch was du hinzufügen möchtest, was dir vielleicht persönlich noch am Herzen liegt, was dieses Thema angeht? Ja, ich meine, also ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, das Asylsystem wackelt jetzt ganz schön. Mhm. Und ich denke, für die Nach-Corona-Zeit wird dann mal alles auf den Tisch kommen müssen. Also da geht es dann nicht nur darum, da mal ein bisschen was zu reformieren. Ich denke, das muss einmal durchrevolutioniert werden, weil so das Argument, die Lager sind menschenunwürdig, zeigt sich jetzt ganz konkret, sie sind sogar hochgefährlich für die Menschen, die dort drin leben, wie dann für die gesamte Gesellschaft. Also so einen Infektionsherd dann in der Stadt zu haben, das ist garantiert nicht lustig. Also, und da können wir dann mal drüber reden, wie zumindest das Lagersystem abgeschafft werden kann, Abschiebeknäste eingeschlossen. Und irgendwo auch eine Umwälzung des gesamten Systems passieren muss. Ja, also auch rausgehört. Ja. Genau, dafür werden wir dann auch kämpfen. Okay, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich danke dir dafür, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast und so viele Informationen uns geben konntest. Ja, danke für die Einladung. Gerne.